just wanna stay up. Tell you all about my fears. Do you see me? Cause I can see you. Falling through the sky like we were always meant to move. Feel like I can fly every time I'm with you. Heart speeding to the races. Where am I? I see it in your face when it gets dark. Come meet me at the place I don't know why. I feel this way, why I feel this way. Forget all your worries, just leave your heart at the party. Feel your hips on my body, don't you go. here, wasted. Guess you were never patient. Congratulations on your ready set replacement. You moved the furniture around, but that don't get rid of my ghost in the house. You said you're better without, just another lie that you're telling now. So quickly you found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You could fake, you could say it's coincidental. Oh, but losing me was monumental. So quickly you found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You could fake, you could say it's coincidental. Oh, but losing me was monumental. I've been taking time to get my head straight, and you've been chasing, brushing into something, thinking that'll stop the aching. Changing the sheets where we slept, but that don't get rid of my ghost in your bed. You said you're better without, just another lie that you're telling now. So quickly you found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You could fake, you could say it's coincidental. Oh, but losing me was monumental. So quickly you found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You could fake, you could say it's coincidental. Oh, but losing me was monumental. Excuses, the truth is, losing me was monumental. Excuses, the truth is, losing me was monumental. You found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You could fade, you could say it's coincidental. Oh, but losing me was monumental. So quickly you found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You could fade, you could say it's coincidental. Oh, but losing me was monumental. Excuses, the truth is, losing me was monumental. Excuses, the truth is, Sputnik, dein Abend. Mehr Musik. Ein Adler. Ich hab nicht vor, in einen Puff zu gehen, aber ich würde gern freier sein. Das ist nicht gemein gemeint, meiner Meinung hatten wir eine geile Zeit. Doch dann kam das Drama, immer Theater. Ich hab keinen Nerv, ich bin ein Adler, ich bin ein Adler. Denn du versuchst es einzusperren. Hey, ich bin August und du bist März. Du machtest den Winter zum Frühling, doch jetzt ist es Herbst und du bist in meinem Arm. Aber ich bin nur am Grübeln. Irgendwann wird man müde und dann muss man gehen. Ich bin ein Adler, das musst du verstehen. Du musst mich fliegen lassen, sonst pack ich meine sieben Sachen. Ich will nicht in Puff gehen, doch will freier sein. Ich hatte ne geile Zeit. Gerade erst begrüßt, dann war das High vorbei. Flashing Lights blenden mich und tut mir leid. Du willst mich immer mehr sehen, aber geht nicht, wenn ich mich nach mehr sehn. Sorry, das geht nicht, ein Adler gehört nicht in Käfig. Ich bin kein Vogel, aber so mäßig. Ich hoffe, du verstehst mich, dass ich unterwegs bin. Ganze Nacht lang, wenn ich spät schicht. Club rein, Club raus, kipp ein, trink aus. Ich mach mir beste Erinnerung. Stage time, shut down, backstage, pass out. Geh nie nach Haus vor der Dämmerung. Ich will nicht in Puff gehen, doch will freier sein. Baby, baby, du und ich hatten ne geile Zeit. Gerade erst begrüßt, dann war das High vorbei. Flashing Lights blenden mich, oh, tut mir leid. Ich will nicht in Puff gehen, doch will freier sein. Baby, baby, du und ich hatten ne geile Zeit. Gerade erst begrüßt, dann war das High vorbei. Flashing Lights blenden mich, oh, tut mir leid. Warum will ich immer das, was ich nicht hab? Ich werde es nie verstehen. Du bist wie mein Lieblingsfilm, weil ich will dich wieder mal wiedersehen. Du gehst viel feiern und ich platze, weil andere geiern auf dich. Ich bin ein Adler so frei, aber eifersüchtig. Ich bin ein Adler. Club rein, Club raus, kipp ein, trink aus. Mit dir sind die besten Erinnerungen. Adler.

like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them, and you killed my queen with just one pawn. This goodbye is no zur Spätschicht, zum Kochen, zum Chillaxen auf der Couch. Sputnik, dein Abend. The rush in my fingertips, the shock of the lightning, so many things that I miss, I'm done fantasizing. I hope tonight is the one that gives me something to believe. Losing myself in your eyes, or am I seeing Christmas?

never let me go. I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe, almost made me weep. I've seen the hills roll down into the valley deep. You're so heavenly, brought me to my knees. Oh, what's letting loose, try to go there with somebody else. Oh, I come close at the most, cause I'm riding on you. Stuff. Du antwortest höflich, es geht schon vorbei. Du bist Mitte 20, sag, wer soll das sein? Und wenn du brichst, brech ich mit, fick diese Zeit. Ja. Hab nichts von dir gehört, außer Schweigen in letzter Zeit. Ich trag dein schweres Herz, weil ich weiß, der Junge schreit. Und dort, wo du grad bist, kenn ich mich aus. Denn der Schmerz, den du grad fühlst, den hatte ich auch. Und du trägst die Kasai direkt vor dein Problem. Aber ich kann nie sehen, ja, ich kann nie sehen. Sag mir für wen, sag mir für was ich. Lass dich nicht los, Bruder, ich hab dich. Reiß die Wände ein, du bist nicht allein. Ich will, dass du mir zeigst, wenn dein Himmel weint. Kenn diese Wolken überm Block, ich weiß, was das heißt. Lass das Regnen aus deinem Kopf, bis die Sonne scheint. Und alles, was aufkommt, drückst du runter. Ich geh mit dir unter, ja, ich geh mit dir unter. Ich bin mit dir 300. Und egal, wo du hingehst, diese Welt, sie findet dich. Ich weiß, du warst mal anders, mein Bro, erinnert dich. Und echt zu sein, ist so einfach, wenn das Wetter gut ist. Wir beide wissen, in Berlin ist das nicht oft der Fall. Ich seh deine Seele frieren und mir wird kalt. Mein Bro, wir sind hier unten, bitte lass dich fallen. Du trägst die Kasai, direkt vor dein Problem. Aber ich kann nicht sehen, ja, ich kann nicht sehen. Was sag mir für wen, was sag mir für was jetzt. Lass dich nicht los, mein Bruder, ich hab dich. Reiß die Wände ein, du bist nicht allein. Ich will, dass du mir zeigst, wenn dein Himmel weint. Kenn diese Wolken überm Block, ich weiß, was das heißt. Lass das Regnen aus deinem Kopf, bis die Sonne scheint. Schein, schein, schein, schein. Lass das Regnen aus deinem Kopf, bis die Sonne wieder schein, schein, schein, schein. Lass das Regnen aus deinem Kopf, bis die Sonne wieder schein. Du trägst die Kasai direkt vor dein Problem. Aber ich kann nicht sehen, ja, ich kann nicht sehen. Sag mir für wen, sag mir für was ich. Lass dich nicht los, mein Bruder, ich hab dich. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real tide. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn to be someone you don't know. To be with you in paradise, what I wouldn't sacrifice. Why'd you have to chase the light somewhere I can't go? As I walk this world alone, as I walk this world alone. Another glimpse of what could have been, another dream of the way that it never was. Falling back in the wilderness, waking up, rubbing salt in the cut. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn to be someone you don't know. To be with you in paradise, what I wouldn't sacrifice. Why'd you have to change? and it feels like an eternity since I had you here with me, since I had to learn to be someone you don't know. To be with you in paradise, what I wouldn't sacrifice. Why'd you have to chase the light somewhere I can't go? As I walk this world alone, as I walk this world alone. Sputnik. Tag und Tag. Mit Bexen und Tobi. Weil die einzigen Haustiere von Bexen und mir unsere Kuscheltiere sind, haben wir euch mal gefragt. Genau, wir wollten wissen, was eure Haustiere so besonders macht. Ich habe einen Hund, der heißt Sammy. Er bringt mich halt ziemlich stark zur Ruhe. Ja, gerade in Bezug auf Panikattacken kann er das ganz gut. Auch wenn ich das nicht so mitbekomme, dass es mir nicht gut geht, dass er das aber mitbekommt und ich dann besser reagieren kann. Wir haben zwei Wellensittiche zu Hause. Die machen viel Krach und reden den ganzen Tag miteinander. Also von früh an bis spät in den Abend. Ist manchmal nervig, aber sie sollen sich auch unterhalten. Also eigentlich wie wir zwei. Die machen viel Krach und reden den ganzen Tag miteinander. Ist manchmal nervig, aber sie sind ja auch liebe Wesen. Ja, also eure Vögel vom Dienst dann am Montag wieder. Sputnik. Mit Bexen und Tobi. Montag wieder ab 6.